Aloha! Willkommen zu der 5. Episode des Podcasts Hard Rock Aloha. Das Wort Demokratie ist wie Opium für das Volk und es soll davon ablenken, dass wir eine bloße Scheindemokratie haben. Wir haben längst nicht mehr das Recht, uns mit einzumischen, zu bestimmen, was wirklich vorgeht. Denn was vorgeht, bestimmen andere. Die Vertreter der Demokratie, des Volkes, also die Politiker, sind nicht rechenschaftspflichtig. Und ich kann sie auch nicht jederzeit abwählen. Als Bürger werde ich bei einer Wahl vor einer Handvoll Möglichkeiten gestellt, wobei jede Wahl momentan nur die Regentschaft unterstützt, die Regentschaft des Establishments. Wir wählen also das geringste Übel und nicht das notwendig Gute. Und dieser Politiker kann dann tun oder lassen, was er will. Mit den Wahlversprechen Bälle werfen. Und wir müssen zusehen und es dulden, bis der nächste Politiker kommt und wieder mit den Konsequenzen seines Vorgängers zu tun hat und sich nicht auf das Notwendige konzentrieren kann, was er sowieso nicht tun kann, da er eine Marionette der Wirtschaft ist. Eines der am häufigsten verwendeten Stilmittel ist die Lüge. Ein Politiker muss lügen. Das ist in der Politologie hinlänglich bekannt. Die Vertreter des Volkes, die Politiker, dienen schlussendlich ja nur als Pufferzone zwischen Volk und Elite. Und die Elite ist verantwortlich für die Zersetzung des Rechtsstaates, wenn man es genau betrachtet, die Zertrümmerung des Sozialstaates und die Verrechtlichung von Unrecht, was wir im Falle von CETA ganz genau beobachten konnten. Unrecht wurde zu Recht und Recht wurde zu Unrecht. Die Elite pflegt natürlich raffinierte Programme, um die Bürger davon abzulenken, was wirklich vorgeht, was wirklich für Spiele mit uns Bürgern getrieben werden. Die Elite arbeitet schon immer mit Soziologen, Bewusstseinsforschern und so weiter zusammen und erarbeitet sich einen Wissensvorsprung, einen Vorsprung, wo wir ins Hintertreffen geraten. Und natürlich, warum arbeiten sie diese Programme und Strategien aus? Natürlich zum Zwecke des Meinungsmanagements. Dafür werden eben diverse Kontrolltechniken, Manipulationstechniken angewandt, um die Bürger in gewisse Bahnen zu lenken. Die Bürger werden sozusagen diszipliniert. Schon lange wird mit uns gehandelt, mit uns Menschen als Ware gehandelt. Und wir haben Zeiten gesehen, wo Sklavenhandel schändlich betrieben worden ist. Wir haben mit angesehen, gütigerweise, wie der Sklavenhandel oberflächlich abgeschafft worden ist. Aber ist der Handel mit den Menschen nicht noch nach wie vor offensichtlich? Das schlimmste und böseste Handel heutzutage wird mit dem Spiel und dem Handel mit dem Selbst eines jeden betrieben. Dazu möchte ich eine Dokumentationsempfehlung abgeben, und zwar Century of the Self. Eine Dokumentation, die, glaube ich, beinahe 4 Stunden dauert, die auf YouTube zu sehen ist und teilweise auf Deutsch übersetzt worden ist. Sehr informativ und aufschlussreich, wenn es um die PR-Maschinerie und um die Manipulationstechniken der Elite geht. Das Selbst ist das Zentrum jeder Person und somit auch potenzielles Zentrum des Widerstandes. Das Wissen, das weiß die Elite. Und wir leben nun mal in der Zeit des Neoliberalismus und es geht um den Wachstum und um die Wirtschaft, die Vormachtstellung des Geldes und der Elite. Und es geht um die Auflösung des Selbst. Früher war die Identität mit dem Umfeld, dem Freundeskreis, der Familie verknüpft. Heute definiert unsere Identität, wie viele Apps ich besitze, wie groß mein Auto ist, was und wo ich kaufe, die Kaufkraft überhaupt und so weiter. Das Selbst ist die Wurzel. Und das Ziel der Eliten ist es, dieses zu zerlegen in ein Bündel von Einzelkompetenzen. Das Selbst wurde also in Einzelteile zerlegt. Also wurden wir alle von unserem Zentrum getrennt oder werden wir getrennt von unserem Zentrum, also entwurzelt. Aber jeder Mensch braucht Verwurzelung. Jeder Mensch braucht Identität. Darum wurden uns und werden uns neue Lösungen angeboten, um unsere Identitäten zu erhalten. Und hierbei verfolgt die Elite eine Strategie, die sie immer wieder verfolgt, auch bei Kriegen. Sie erschaffen ein Problem, ein künstliches, rufen damit eine Reaktion hervor und bieten uns eine künstliche Lösung an, die vorher am Brett konstruiert worden ist. Rassismus ist zum Beispiel dafür ein gutes Beispiel, um Identitäten zu schaffen oder zu vereinen. Wir haben Eliten das erreicht. Eliten haben Thinktanks, Eliten haben Sozialwissenschaftler, Eliten haben Psychologen, Eliten haben Bewusstseinsforscher und viele Menschen, die sehr raffiniert und klug und gut ausgebildet sind, die sich unter anderem damit beschäftigen, auch Zersetzungsstrategien zu entwickeln, wenn es darum geht, Freiheitsbewegungen zu zerschlagen. Das sieht man auch immer wieder in dieser Welt, wie schnell aufkeimende Revolten und Freiheitsbewegungen zerstreut werden. Aber all diese Dinge laufen im Hintergrund. Der Kampf mit dem Selbst, die Manipulation läuft subtil in Medien, in den Werbungen der Pharmaindustrien, der Konzerne, während Reich immer reicher wird. Während wir normalsterblichen Bürger uns zu Tode arbeiten und uns zu Tode amüsieren. Umso mehr, umso schneller, umso schneller es geht, umso mehr du hast, umso mehr du Spaß hast, umso mehr du fortgehst, umso mehr Hektik du im Alltag hast, umso besser bist du manipulierbar und umso genau dort sollst du im Endeffekt hinkommen. Denn ein Mensch, der andauernd beschäftigt ist, im Stress ist, Hektik empfindet und sich andauernd amüsiert, wird nicht hinterfragen, was wirklich vorgeht. Wir werden also in die gesellschaftliche Bewusstlosigkeit gesteuert. Konsumismus, Medienmanipulation, Pharmakonzerne, die uns abstumpfen, suggerieren uns allen, dass wir in einer heilen Welt leben. Nun, wir Europäer leben auch in unserer heilen Welt. Die Welt ist für uns okay. Solange es nicht unmittelbar vor der eigenen Haustür brennt, können wir ja weiter unseren Alltag pflegen. Aber jetzt ist es an der Zeit für uns selbstbestimmte Menschen, die Augen aufzumachen, die Augen der fremdbestimmten Menschen aufzumachen und endlich die Blindheit vor Konsequenzen abzuschütteln. Alles, was man jetzt sagt und tut, jedes Wort, jede Tat, hat unmittelbare und mittelbare Konsequenzen. Und wir weisen meistens die Konsequenzen von uns zurück und glauben, dass alle Konsequenzen und Wirkungen von größeren Mächten hervorgerufen werden. Doch unsere Taten und Wörter haben Konsequenzen, unmittelbare Konsequenzen. Jeder ist nun aufgerufen, sich aus der Konditionierung und Fremdbestimmung zu lösen. Jeder einzelne Mensch hat Macht. Also suche nach den Zusammenhängen, hol dir deine Freiheit zurück. Verschlafe nicht dein eigenes Leben. Handle jetzt. Das war die 5. Episode des Podcasts Hard Rock Aloha.